Kundgabe 5964. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.05.1954. Erlöserarbeit an jenseitigen Seelen im Willen Gottes. Vertrauet meinen Worten und glaubet nur, dass meine Liebe über euch wachet und dass ich euch schütze vor allen Angriffen meines Gegners, so ihr zu mir eure Zuflucht nehmet in irdischer und geistiger Bedrängnis. Euer Wille sichert euch auch meine Hilfe und meinen Schutz. Ich werte nur euren Willen, und diesem Willen entsprechend befindet ihr euch in meinen Händen oder in den Händen meines Gegners. Gilt der Wille mir und dem Verlangen, mir zum Wohlgefallen zu leben, so könnet ihr euch auch von mir betreut wissen. Gilt euer Wille der Welt und ihren Gütern, so gehöret er meinem Gegner. Und dann hat er auch die Macht über euch, die er aber nimmermehr haben kann, so ihr mir zustrebet, so ihr mich suchet und zu mir betet, im Geist und in der Wahrheit. Euer Glaube ist noch schwach, doch er wird Stärkung erfahren, so wie ihr euch nur immer bemüht, in der Liebe zu leben. Und stets mehr wird es euch zur Gewissheit werden, dass meine Vaterliebe allen gilt, die noch unerlöst sind auf Erden und auch unerlöst abscheiden oder abgeschieden sind von dieser Erde. Alle diese Seelen sind in großer Not, und meine Liebe will sie nicht ewig in dieser Not belassen. Und so schaffe ich ihnen unzählige Möglichkeiten, dass sie aus ihrer Not herausfinden, ohne aber ihren freien Willen zu bestimmen. Aber ich weiß um den Willen jedes einzelnen Menschen und jeder Seele, die im jenseitigen Reich weilet. Ich weiß es, wann er bereit ist, den Weg zu mir zu gehen. Und ich lasse euch Menschen teilnehmen an der Erlösungsarbeit, weil unsagbar viel Arbeit zu leisten ist und weil einer jeden Seele Gelegenheit geboten werden soll, ihren Widerstand aufzugeben und sich dem ewigen Heil zuzuwenden. Denket an die Unzahl von Seelen, die mir noch fernstehen, die keinen Glauben haben und denen ich selbst daher mich nicht nahen kann, weil sie nicht an mich glauben. Diesen Seelen aber auch Möglichkeiten zu schaffen, auf Umwegen zu mir zu gelangen, bin ich ständig bemüht, und ihr Menschen könnet mir dabei helfen, indem ihr euch jener Seelen annehmet, indem ihr ihnen Kenntnis gebet von mir, weil sie euch eher anhören, wenn sie überhaupt bereit sind, ihre Notlage zu ändern. Es ist auf der einen Seite eine beklagenswerte Glaubenslosigkeit zu verzeichnen. Auf der anderen Seite aber setzt eine umfassende Erlösungsarbeit ein an den Seelen im geistigen Reich, weil auf Erden diese Erlösungsarbeit zumeist erfolglos bleibt. Mein Gegner hat große Macht über die Menschen auf Erden, weil diese zu sehr in die Materie verstrickt sind und er sie mit materiellen Gütern lockt. Im jenseitigen Reich erkennt so manche Seele den Unwert dessen, was sie auf Erden anstrebte, weil sie sich in größter Armut und in Finsternis befindet. Und darum sind sie leichter zu gewinnen, wenn in ihnen nur der Glaube geweckt werden kann. Und ich habe wahrlich viele Mittel, die ich in Anwendung bringe und die auch nicht selten von Erfolg sind. Das Dasein jener Seelen im Jenseits kann euch nicht so geschildert werden, wie es ist, und eine Hülle wird stets bleiben, die euch den Blick ins jenseitige Reich verwehrt. Doch ihr könnet es glauben, dass ich mich aller Seelen annehme und zu ihrer Rettung auch euch Menschen heranziehe, wenn dadurch eine größere Erfolgsmöglichkeit gesichert ist. Wer mir dienen will, der kann mir auch dienen, und er wird von mir an den Platz gestellt, wo seine Arbeit erfolgreich ist. Doch immer müsstet ihr glauben an meine übergroße Liebe und Barmherzigkeit. Dann ist euch auch alles verständlich, und ihr zweifelt nicht mehr an der Aufgabe, die ich euch stelle. Ihr dienet mir dann gern und seid auch überzeugt von dem Segen eurer Arbeit. Ihr helfet mit an der Erlösung unzähliger Seelen aus Not und Pein. Ihr führet sie den Weg zu Licht und Seligkeit. Amen.